Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 5. Folge unseres kleinen Büchertischs. In diesem Format stellen wir euch ausgewählte Werke marxistischer Literatur vor. Heute geht es um Der Staat von Frank Deppe, erschienen in der Basiswissensreihe des Papirossa Verlags. Diese Reihe bietet kompakte, leicht verständliche Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Und genau das nehmen wir uns heute wieder vor. Frank Deppe, den profilierten Politikwissenschaftler der Marburger Schule, durfte ich schon interviewen zur Geschichte der Gewerkschaftsbewegung und im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum 80. Jubiläum des Deutschen Gewerkschaftsbundes im vergangenen Jahr. Weil die Marburger Schule für viele deutsche Marxisten ein wichtiger theoretischer Bezugspunkt ist und bleibt, kann ich an der Stelle das Buch von Lothar Peter empfehlen aus dem Papirossa Verlag, Marx an die Uni, die Marburger Schule, Geschichte, Probleme und Akteure. Wer eher ein oberflächliches Interesse an der Marburger Schule hat, muss sich noch so lange gedulden, bis eine Zusammenfassung im kleinen Büchertisch erscheint. Frank Deppes gesamte Publikationsliste vorzustellen, würde zu lange dauern und wäre auch etwas langweilig. Aber auf frankdeppe.de könnt ihr alles über ihn und seine Veröffentlichung nachlesen. Zum Staat selbst hat Frank in der Vergangenheit mit unserem Kneipen-Neuzugang Fabian gesprochen, als Fabian noch bei 99:1 war. Die hörenswerte Folge heißt Klasse, Partei, Staat mit Frank Deppe und ist die Episode 169. Und in dieser Folge kann Fabian und Frank deutlich tiefer in die Materie eintauchen, als wir das heute in dieser oberflächlichen Zusammenfassung im kleinen Büchertisch leisten können. Frank Deppe hat uns mit Der Staat ein Buch vorgelegt, das eine der zentralen Kategorien marxistischer Theorie behandelt. Frank Deppe konzentriert sich dabei auf eine materialistische, sprich marxistische Staatsanalyse. Ein Schwerpunkt seiner Darstellung ist das Verhältnis von Politik und Ökonomie in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften und die Rolle des Staates als Klassenstaat. Aber warum eine marxistische Staatsanalyse? Das Verständnis des Staates war und ist innerhalb der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Theorie umkämpft. Anarchisten, utopische Sozialisten und bürgerliche Theoretiker liefern unterschiedlichste Definitionen. Während der Anarchismus von der unmittelbaren Überwindung des Staates träumt, sehen Marx und Engels ihn als Instrument der herrschenden Klasse. Bereits 1846 schrieben sie in der Deutschen Ideologie, der Staat sei ein Geschöpf bürgerlicher Wirtschaftsinteressen. Zwei Jahre später, 1848, im Kommunistischen Manifest heißt es, die Exekutive des modernen Staates ist nichts anderes als ein Ausschuss zur Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten der gesamten Bourgeoisie. Der Staat ist eine abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft und wird nicht abgeschafft, sondern stirbt ab, sagt Friedrich Engels. Auf dem Klappentext von Frank Deppes Der Staat lesen wir, im Zuge der neoliberalen Konterrevolution wurde der Staat oftmals als Auslaufmodell bezeichnet. Andere Theoretiker wie Ulrich Beck oder Jürgen Habermas beschworen ebenfalls das Ende des Nationalstaats im Rahmen der EU. Inzwischen ist die Rolle des Staates wieder stärker ins Blickfeld gerückt. Frank Deppe behandelt den Begriff des modernen Staates, die Grundzüge bürgerlicher Staatstheorien seit Thomas Hobbes und seinen Nachfolgern die Staatstheorie von Karl Marx und Friedrich Engels, so wie die Ausdifferenzierung der marxistischen Staatsdebatten im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig skizziert er die wichtigen aktuellen Entwicklungstendenzen im Verhältnis von Staat, Ökonomie und Gesellschaft. Dabei geht er auch auf die Frage ein, wie die Strukturen der heutigen Weltordnung, die Widersprüche des globalen Finanzmarktkapitalismus und die Kämpfe gegen die Austeritätspolitik, Funktion und Tätigkeit der Staaten in der Gegenwart beeinflussen. Entwicklungslinien bis hin zum Neoliberalismus. Frank Deppe zeichnet in seinem Vorwort die politischen und ökonomischen Tendenzen der letzten Jahrzehnte nach. Besonders mit dem Aufstieg des Neoliberalismus und dem ideologischen Siegeszug des bürgerlichen, repräsentativen, demokratischen Parlamentarismus und kapitalistischer Marktwirtschaft nach 1990 wurde der Staat angeblich entbehrlich oder sogar hinderlich. Aber auch schon früher sind die Entwicklungslinien des Neoliberalismus oder des Marktradikalismus deutlich sichtbar. So verkündet zum Beispiel Ronald Reagan 1981 in seiner Antrittsrede zum US-Präsidenten, sagt Ronald Reagan, der Staat ist nicht die Lösung für unser Problem, der Staat ist das Problem. Tatsächlich folgte ein massiver Rückbau von Sozialstaat und Arbeiterrechten bei gleichzeitiger Stärkung des staatlichen Gewaltapparats. Eine Entwicklung, die David Harvey als Stärkung der Klassenmacht der Bourgeoisie bezeichnet. Die historischen Wurzeln des Staates in der Antike. Bereits bei Platon finden sich Überlegungen zum Staat als Herrschaftsinstrument. Die Widersprüche dieser frühen Staatsformen ähneln denen kapitalistischer Gesellschaften. Sie sichern Eigentumsverhältnisse und unterdrücken ausgebeutete Klassen. Engels beschreibt diese frühen Staaten als Instrumente zur Verwaltung gemeinsamer Angelegenheiten der herrschenden Klassen. Der Klassenstaat ist also keineswegs eine Erscheinung des Kapitalismus, sondern er findet sich wieder in der ein oder anderen Gestalt, nicht zwingend als Nationalstaat, in allen Klassengesellschaften. Ob Sklavenhaltergesellschaft, im Feudalismus, im Kapitalismus und auch im Sozialismus. Aristoteles befasst sich mit Blick auf die Geschichte Athens vor allem mit den verschiedenen Verfassungen, also mit den Staats- und Regierungsformen. Monarchie, eine Alleinherrschaft eines Königs, Aristokratie, Herrschaft des Adels und Politie, Herrschaft der Menge. Das sind Staatsformen, die dem Gemeinwohl dienen, aber auch entarten können. Denn die Tyrannei ist eine Alleinherrschaft zum Nutzen des Herrschers. Die Oligarchie eine Herrschaft zum Nutzen der Reichen und die Demokratie eine solche zum Nutzen der Armen. Keine aber gedenkt an den Nutzen aller. Frank Deppe fasst anfangs fünf Kennzeichen zusammen, die den Staat bis zu diesem Punkt seiner Darlegung auszeichnen. Das Gemeinwesen, das Zusammenleben von Menschen auf einem begrenzten Territorium erfordert erstens Regeln und Ordnungen, deren Einhaltung in letzter Instanz durch Sanktionen bzw. durch Gewalt gewährleistet sein muss. Vorstaatliche Gemeinwesen, Stämme und Großfamilien sind gemeint, werden durch Blutsbande, moralisch-religiöse Gebote, Mythen und Gesetze einschließlich der durch diese legitimierten Hierarchien und Führungsstrukturen zusammengehalten. Staatliche Ordnung steht über Familien und Stämmen. Zweitens, das Gemeinwesen, das dieser Ordnung bedarf, ist sozial, hierarchisch und exklusiv strukturiert. Reiche, Arme, Aristokraten, Metöken, das heißt Fremde ohne Bürgerrechte, also Staatenlose, Sklaven, Frauen. Erst im 20. Jahrhundert werden Frauen, nebenbei nicht überall, als gleichberechtigte Subjekte der Politik und des Staates anerkannt, obwohl der Bereich der Staatsführung wie der der Wirtschaft und der politischen Machtapparate weitgehend Domäne von Männern bleibt. Deshalb ist die staatliche Ordnung in doppelter Weise auf die patriarchale Hierarchie und die ihr zugrunde liegenden Eigentumsordnungen bezogen. Zum einen hat sie die Aufgabe, diese zu schützen, zum anderen ist die konkrete Ausgestaltung dieser Ordnung zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, den Geschlechtern und Klassen umkämpft. Zu dem dritten Kennzeichen: Staaten existieren als Territorium, als Gebiet, das durch Grenzen gegenüber anderen Staaten und Reichen definiert wird. Sie konkurrieren mit diesen um Macht und Ressourcen, um die Kontrolle von Räumen und Wegen. Sie werden mit der Macht expandierender Nachbarstaaten oder von großreichen Imperien konfrontiert. Daher besteht eine der ersten Aufgaben des Staates in der Definition und der Sicherung seiner Grenzen. Damit ist schon ein vierter Zusammenhang benannt. Die Reproduktion von gesellschaftlicher Ordnung und politischer Stabilität bedarf der Legitimation einer Ideologie, die den Staat als Repräsentanten des Gemeinwohls und der überindividuellen Vernunft propagiert. Legitime Herrschaft entsteht durch Zustimmung der Beherrschten. Dazu bedarf es schon früh eigener ideologischer Staatsapparate. Auf einer frühen Stufe als Verschmelzung von Staatsführung, Staatsräson und Religion, das heißt als Berufung auf die göttliche Legitimation der Herrschaft wie der Staatsführung. Schließlich fünftens, der Staat kostet. Entsprechend seiner Größe und seiner Aufgaben Geld. Sicherheit und Ordnung müssen durch eigene Organe und Institutionen des Staates, Heer, Polizei, Rechtsprechung, Verwaltung und so weiter, gewährleistet werden. Die Priester und das Staatspersonal sind die ersten Berufsgruppen, die aus dem wirtschaftlichen Mehrprodukt bzw. durch mehr Arbeit alimentiert werden müssen. Diese fünf Kennzeichen setzt Frank Deppe ziemlich weit an den Anfang seiner Ausführungen. Engels schreibt über die Widerspruchskonstellation des Staates in Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Der Staat ist also keineswegs eine der Gesellschaft von außen aufgezwungenen Macht. Ebenso wenig ist er die Wirklichkeit der sittlichen Idee, das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft, wie Hegel behauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe. Er ist das Eingeständnis, dass diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie unmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die diesen Konflikt, den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll und diese aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat. Der Staat wird also von Anfang an als eine Herrschaftsordnung gedacht, in die zwei Widerspruchskonstellationen eingeschrieben sind. Zunächst der Widerspruch zwischen individuellen Interessen und dem durch den Staat repräsentierten Gemeinwohl. Mit der Konstitution von Staatlichkeit treten die öffentlichen und privaten Interessen auseinander. Auf der anderen Seite artikulieren sie sich die sozialen Widersprüche und Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft auf je unterschiedliche Weise im Staat in den Staatsformen. Das Kräfteverhältnis der Klassen bestimmt zugleich die Stabilität staatlicher Ordnung. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Wo du stehst und welchen Weg du gehst. Im Kapitel zur Vorgeschichte des modernen Staates hebt Frank Deppe den jeweiligen Klassencharakter in den unterschiedlichen Klassengesellschaften weiter hervor. Im Mittelalter sieht er die ökonomische Elite und die politische Elite noch als identisch. Er schreibt, der Grundherr war gleichzeitig Richter und Feldherr. In der Epoche des Absolutismus, also 16. bis 18. Jahrhundert, bildet sich jedoch in großen Flächenstaaten wie in Frankreich oder England wesentliche Elemente einer zentralisierten Staatsgewalt, einer Staatsmaschinerie heraus. Diese stammt, so Marx im Bürgerkrieg in Frankreich, was er 1871 geschrieben hat, aus der Zeit der absoluten Monarchie. Mit ihren allgegenwärtigen Organen, stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, Organe der Arbeit. Aus Zeitgründen und dem Ziel, dem Schwerpunkt dieses Buches mehr Raum zu geben, nämlich der konkret marxistischen Betrachtung, muss ich leider über die zwar sehr lesenswerten Passagen über Niccolo Machiavelli, Geschichten von Florenz und dem Fürst überspringen, sowie die Klassiker des modernen Naturrechtsdenkens, sind hier mit Hobbes und Locke. Wir kommen aber an späterer Stelle auf gerade die beiden genannten nochmal zurück. Und zunächst zum Ende des Absolutismus müssen wir dann kurz vorspulen. Denn die Beseitigung der durch den Staat vorgegebenen Privilegien der Aristokratie, also zum Beispiel Steuerfreiheit, der Fesselung des Eigentums und die Behinderung von freien Märkten durch Zölle und andere Formen des Protektionismus, wurde seit dem 17. Jahrhundert zum Programm der Revolution zum Sturz des Absolutismus. Die konstitutionelle Monarchie, die den Herrscher an eine Verfassung, an Gewaltenteilung und die Legitimation der parlamentarischen Legislative durch Wahlen bindet, war in Europa in dieser Epoche nach dem britischen Vorbild das Ziel moderater bürgerlicher Kräfte, die Republik, auf der Basis einer revolutionären Volksbewegung, die den Absolutismus gestürzt, gemeint ist Frankreich, oder das koloniale Loch abgeschüttelt hatte. Damit sind die USA gemeint. War noch im 19. Jahrhundert die Forderung demokratischer Bewegung, die sich einer breiteren Unterstützung durch die Mittel- und Unterklassen gewiss sein konnte. Demokratie als Ausübung der Volkssouveränität war in dieser Zeit zumindest für die konservativen Oberschichten, aber auch für die Liberalen ein Synonym für Sozialismus. Die materiell-gesellschaftliche Grundlage dieser Kämpfe bildet die national unterschiedliche Entwicklung des Handelns, des Warentausches und des Geldverkehrs, aber auch der industriekapitalistischen Produktionsweise sowie der ihr entsprechenden Eigentums- und Marktverhältnisse. Weil spätestens ab jetzt an vielen Stellen immer wieder Begriffe und eben auch der Begriff Staat bestückt wird mit dem Adjektiv bürgerlich, lohnt es sich, dies ganz kurz einzuordnen, was denn dieses bürgerlich im Kontext von Staat denn bedeutet. Bürgerlich bezeichnet jetzt die Sphären der Ökonomie und der Gesellschaft, in denen sich die Individuen betätigen. Bis dahin war der Begriff bürgerlich bzw. zivil oder civil society gleichbedeutend mit politisch gebraucht. Nunmehr wird die Gesellschaft vom Staat geschieden und durch diesen erhalten und reproduziert. Der Staat ist Wirkungsform wie Stütze der bürgerlichen Gesellschaft. Er wird so zum Gegenstand der modernen Staatssoziologie. Für Marx und Engels ist der moderne Staat zu einer besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Gesellschaft geworden. Er ist aber weiter nichts als die Form der Organisation, welche sich die Bourgeoisie sowohl nach außen als auch nach innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig geben. Kommen wir zum modernen bürgerlichen Staat. Mit der Entstehung des modernen Kapitalismus entwickelt sich ein neuer bürgerlicher Staatsapparat. Frank Depper arbeitet heraus, dass dieser keineswegs neutral ist, sondern ein Instrument der Kapitalinteressen bleibt, auch wenn er formell allgemeine Gleichheit und Demokratie proklamiert, dient er in der Praxis der Reproduktion der bestehenden Eigentums- und Klassenverhältnisse. Der moderne Nationalstaat wurde dabei durch revolutionäre Prozesse und Kriege geformt. Historisch sind die europäischen Nationalstaaten sehr ungleichzeitig konstituiert worden. Nach der Französischen Revolution von 1787 bis 1799 wurde Frankreich als der erste europäische Nationalstaat betrachtet. Obwohl es diskutabel ist, ob die Gründung des englischen Commonwealth im Jahr 1649 bereits als früheres Beispiel betrachtet werden kann. Am 2. Juli 1776 zum Beispiel erklärte der Kontinentalkongress die Unabhängigkeit der USA. Der italienische Nationalstaat konstituierte sich deutlich später, nämlich erst 1861. Und das Deutsche Kaiserreich nochmal 10 Jahre später, nämlich 1871. Und in dem politisch zersplitterten Deutschland hatte zum Beispiel Georg Büchner 1834 mit seinem hessischen Landboten die Losung »Friede den Hitten, Krieg den Palästen« vorangestellt. Die illegale Flugschrift enthielt eine radikale Anklage gegen die Fürstenherrschaft in Hessen und Deutschland und Europa insgesamt. Eine radikale Kritik der Ausbeutung der Bevölkerungsmehrheit durch das Steuersystem zur Finanzierung des parasitären Staates sowie ein Aufruf an das Volk, sich von dieser Herrschaft und dieser Knechtschaft zu befreien. Ich mag ja den Georg Büchner, deswegen erwähne ich den immer ganz gern. Aber Frank Deppe fasst jetzt in der nächsten Stelle in seinem Buch die Merkmale des Idealtypus des modernen Staates zusammen, und zwar nach herrschender Meinung. Und da wird gelistet, erstens ein einheitliches Staatsgebiet, zweitens ein einheitliches Staatsvolk, drittens eine einheitliche Staatsgewalt, viertens das Monopol der legitimen Anwendung physischer Gewalt nach innen, gemeint Justiz und Polizei. Fünftens, das Monopol der legitimen Anwendung physischer Gewalt nach außen. Das uneingeschränkte Recht, Krieg zu führen mit Streitkräften, die ausschließlich der Kontrolle der Staatsgewalt unterliegen. Sechstens, umstritten ist die Frage, ob die politische Form des modernen Staates die Demokratie ist. Die Anhänger des politischen Liberalismus bejahen in der Regel diese Frage. Die marxistischen Staatsanalysen betrachten hingegen die autoritären und faschistischen Regime in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts als Formen des modernen bürgerlichen Staates. Zu dieser Form bürgerlicher Herrschaft, also Faschismus als Form bürgerlicher Herrschaft, habe ich in der zweiten Folge des kleinen Büchertischs, glaube ich, schon einiges zu gesagt. Wenn ihr diese zweite Folge noch nicht gehört habt, klickt ruhig mal drauf, hört mal rein. Vielleicht passt das an einigen Stellen auch ganz gut zu dieser fünften Folge zum Staat. Kommen wir jetzt noch konkreter zu dem, was Marx und Engels über den Staat als Klassenstaat sagen. Das soll ja auch im Zentrum unseres heutigen Schwerpunktes stehen. Für Marx und Engels ist der Staat untrennbar mit Klassenverhältnissen verbunden. Im Bürgerkrieg in Frankreich analysiert Marx die Pariser Kommune von 1871 als erste Diktatur des Proletariats. Zur Pariser Kommune selbst habe ich das Buch von Florian Grams beim ersten kleinen Büchertisch zusammengefasst. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schaut doch nochmal in die erste Folge vom kleinen Büchertisch zur Pariser Kommune. Dort definiert Marx die Diktatur des Proletariats in der Pariser Kommune als eine Staatsform, die im Dienst der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung steht und die alte Klassenherrschaft zerschlägt. Engels betont, dass der Staat in der kapitalistischen Gesellschaft das Instrument der herrschenden Klasse ist. Mit dem Übergang zum Sozialismus beginnt der Staat abzusterben, weil seine Funktion als Klassenunterdrückungsapparat dann entfällt. Die Definition des modernen Staates begreift diesen als von der Gesellschaft getrenntes, mit eigener institutioneller Materialität ausgestattetes Herrschaftsorgan. Der Souverän verfügt über die Macht. Sein Willen, also das Gesetz, das per Mehrheitsentscheid von dem durch das Volk gewählten Parlament verabschiedet wurde, durchzusetzen. Er verfügt über Organe der Gewalt, Polizei und Justiz, um diesen Willen auch gegen Widerstand oder Nichtbeachtung zur Geltung zu bringen. Damit ist jedoch nichts über den Charakter dieser Herrschaft ausgesagt, ist die Kritik, die Frank Deppe am Anfang seines Kapitels zu Marx und Engels über den Staat als Klassenstaat ausdrückt. Das herrschende Denken betrachtet den Staat als Institution bzw. als ein System von Institutionen. Der Institutionalismus, Eine der führenden Denkrichtungen in der modernen Politikwissenschaft blendet allerdings den Zusammenhang zwischen den Produktions- und den Klassenverhältnissen und der Funktion wie der Form des Staates systematisch aus. Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde jedoch der Staat als Wirkungsform der Gesellschaft, das ist von Hermann Heller, erkannt. Mit anderen Worten, die tiefgreifenden ökonomischen und sozialen Veränderungen, die mit der Industrialisierung und der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise verbunden waren, bestimmten auch die Transformation der politischen Herrschaft. Die zwei Revolutionen nach Hobsbawm im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, die industrielle Revolution in England nach 1776 und die französische Revolution nach 1789, waren zwar noch territorial getrennt, sie setzen jedoch global wirkende Maßstäbe für die sozialökonomische und politische Entwicklung des nachfolgenden Jahrhunderts. Die Klassenmacht der landbesitzenden Aristokratie ging gegenüber der Macht der industriellen und finanziellen Bourgeoisie zurück, die die Verfassung und die Politik des Staates ihren eigenen Interessen anpasste. Gleichzeitig verschoben sich die Frontlinien des dominanten Klassenkonflikts von der Masse der armen Bauern zu dem an Zahl wachsenden Industrieproletariat, das nicht allein die Verbesserung seiner sozialen Lage, soziale Gerechtigkeit sowie demokratische Reformen forderte. Gemeint sind Wahlrechtsreformen und die Koalitionsfreiheit. Eben sondern bis zum Ende des Jahrhunderts Massenorganisationen bildete. Ja, gemeint sind sozialistische Parteien wurden gebildet, Gewerkschaften, Kulturorganisationen. Und diese nicht nur das politische System, also Parteien, Wahlen, Parlamente und Medien, grundlegend veränderten, sondern auch in ihrem Programm die Notwendigkeit der Eroberung der Staatsmacht postulierten, um den Klassenstaat der Bourgeoisie zu zerschlagen, beziehungsweise so die Programmatik der jungen Sozialdemokratie, diesen durch demokratische Reformen vom Klassenstaat in einen Volksstaat zu verwandeln. Das drückt sich bei Marx so aus in seiner Kritik des Gotha-Programms. Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln. Doch das ganze Programm, trotz alles demokratischen Geklingels, ist durch und durch vom Untertanglauben der lassalianischen Sekte an dem Staat verpestet oder, was nicht besser, vom demokratischen Wunderglauben oder vielmehr ist es ein Kompromiss zwischen diesen zwei Sorten, dem Sozialismus gleich fernen Wunderglaubens. Also Marx bezieht da nochmal eine ganz klare Position beziehungsweise auch eine klare Absage. Marx berichtet im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie vom Resultat seiner bisherigen Untersuchung. Da steht, Rechtsverhältnisse wie Staatsformen sind weder aus sich selbst zu begreifen, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern wurzeln vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft. Die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft ist aber in der politischen Ökonomie zu suchen. Denn die Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte entsprechen, bilden die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Also hier ist auch nochmal der klare Verweis an das Basisüberbaumodell, das Marx und Engels im historischen Materialismus entwickelt haben und eben die gerade genannten materiellen die Produktionsverhältnisse und die materiellen Produktivkräfte, deren Verhältnisse an die Basis zu legen, während juristischer und politischer Überbau dazu in einem wiederum Verhältnis stehen, in einem dialektischen. Die materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse sind die schaffende Macht. Sie bilden die reelle Basis des Staates und bleiben es auf allen Stufen, auf denen die Teilung der Arbeit und das Privateigentum noch nötig sind. In diesem Sinne stellen Marx und Engels im Manifest kurz vor der Revolution von 1848 fest, dass sich die Bourgeoisie endlich seit der Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische Herrschaft erkämpfte. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet. Und es kommt so ein ganz wichtiger Aspekt, bei dem auch der Begriff genutzt wird von Friedrich Engels zum ideellen Gesamtkapitalisten. Und das taucht auf im Anti-Düring von 1877. Und da hat Friedrich Engels, also in diesem Anti-Düring, diese frühe Bestimmung des Charakters des Staates präzisiert. Der moderne Staat ist nur die Organisation, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußeren Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten, gegen Übergriffe. Sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was immer seine Form, ist eine wesentliche kapitalistische Maschine. Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Die bürgerliche Gesellschaft ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse eine Klassengesellschaft. Und die erste Aufgabe des modernen Klassenstaates ist es, die aus den Klassenverhältnissen entspringenden Kollisionen und Exzesse zu reprimieren. Also, das moderne Privateigentum hat, so Marx und Engels in da auch schon der deutschen Ideologie, allen Schein des Gemeinwesens abgestreift und alle Einwirkung des Staates auf die Entwicklung des Eigentums ausgeschlossen. Das heißt, die Verfassungen und die Rechtsordnung des bürgerlichen Staates stellen meist am Anfang den Schutz des Privateigentums und dessen Verwertung unter den Schutz des individuellen Freiheitsrechts. Dadurch ist der Staat zu einer besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Gesellschaft geworden. In ihm gibt die Bourgeoisie ihrem Durchschnittsinteresse eine allgemeine Form. Jetzt saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt. Die Lokomotive 293 schnauft in erhöhtem Takt. Und Jalawa lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heiter, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jetzt. Da war es mir aber nochmal wichtiger, auch nochmal jemand anderen zum Wort kommen zu lassen. Und zwar jemand, der auch was zum Staat geschrieben hat, nämlich Lenin in Staat und Revolution. Und da schreibt er ganz, ganz am Anfang: Der Staat ist das Produkt und die Äußerung der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Der Staat entsteht dort, dann und insofern, wo, wann und inwiefern die Klassengegensätze objektiv nicht versöhnt werden können. Und umgekehrt. Das Bestehen des Staates beweist, dass die Klassengegensätze unversöhnlich sind. Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden Punkt beginnt die Entstellung des Marxismus, die in zwei Hauptlinien verläuft. Also Lenin äußert sich hier zu zwei Kritiken am Marxismus, die Marx unterstellen, er hätte da eine andere Staatstheorie angelegt. Und Lenin reagiert darauf: Auf der einen Seite pflegen bürgerliche und besonders kleinbürgerliche Ideologen, die sich unter dem Druck unbestreitbarer geschichtlicher Tatsachen gezwungen sehen, anzuerkennen, dass der Staat nur dort vorhanden ist, wo es Klassengegensätze und Klassenkampf gibt. Marx ist der Weise, zu verbessern, dass der Staat sich als Organ der Klassenversöhnung erweist. Nach Marx hätte der Staat weder entstehen noch bestehen können, wenn eine Versöhnung der Klassen möglich wäre. Bei den kleinbürgerlichen und philisterhaften Professoren und Publizisten kommt es, oft unter wohlwollenden Hinweisen auf Marx, so heraus, dass der Staat gerade die Klassen versöhne. Nach Marx ist der Staat ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. Ist die Errichtung derjenigen Ordnung, die diese Unterdrückung sanktioniert und festigt, indem sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der kleinbürgerlichen Politiker ist die Ordnung gerade die Versöhnung der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. Den Konflikt dämpfen bedeutete versöhnen und nicht es den unterdrückten Klassen unmöglich machen, bestimmte Mittel und Methoden des Kampfes zum Sturz der Unterdrückung zu gebrauchen. Belasse ich es mal beim guten Lenin, um in einem Kurzformat zu bleiben, springen wir mal im Buch zum Kapitel Der Staat im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wandelt sich der bürgerliche Staat mehrfach. Der Interventionsstaat der Nachkriegszeit baut Sozialleistungen und öffentliche Infrastruktur aus, bleibt jedoch ein Klassenstaat, der Eigentumsverhältnisse schützt. Mit dem Neoliberalismus ab den 70ern erfolgt ein Rückbau sozialer Rechte bei gleichzeitiger Aufrüstung von Polizei, Militär und Geheimdiensten. Siehe Anfang der Folge die Amtsantrittsrede von Ronald Reagan. Diese Doppelstrategie Sozialabbau und Repression prägt bis heute die kapitalistischen Staaten. Was war nun mit den sozialistischen Staaten? Die waren ja zumindest für eine längere Phase des 20. Jahrhunderts existent. Nach der Oktoberrevolution entstehen weltweit sozialistische Staaten. Es entsteht natürlich die Volksrepublik China, ausgerufen 1948. Ho Chi Minh in Vietnam, Castro Guevara in Kuba, Tito in Jugoslawien und so weiter. In ihnen wird versucht, Produktionsmittel zu vergesellschaften und den bürgerlichen Staatsapparat zu zerschlagen. Der Zweite Weltkrieg und der Sieg der Roten Armee über den deutschen Faschismus stärken die Stellung der Sowjetunion. Die Krisen des Realsozialismus, die vor allem 1980er markierten mit der Perestroika und Glasnost unter Gorbatschow das Ringen der Sowjetunion um Reform. Die Sowjetunion zerbricht und wer zu Perestroika und Glasnost tiefer einsteigen will, dem kann ich an der Stelle das Buch von Reinhard Lauterbach empfehlen, Das lange Sterben der Sowjetunion. Und wer den ganzen Schinken nicht lesen möchte oder erstmals in Tablettenform genießen möchte, der kann auch unser Interview mit Reinhard Lauterbach hören in der Kommunistenkneipe, eben gleichnamig Das lange Sterben der Sowjetunion. Die Frage, bedeutet ein Ende der Sowjetunion das Ende marxistischer Staatstheorie? Und die Antwort muss heißen, keineswegs. Im Gegenteil, die permanenten Krisen und Katastrophen des globalen Kapitalismus, die aktuell laufenden Kriege, die bereits drohende Kriegsgefahr, die auch hier im Lande täglich sichtbarer wird und gemeinsam mit auch neuen sozialen Bewegungen revitalisiert das insgesamt ein generelles Interesse für marxistische Theorie, aber auch eben für materialistische Staatskritik. Sie holten so manchen König vom Thron, man verfolgte sie als Rebell. Und dennoch nahmen sie sich ein Stück vom Morgenrot in ihre Hände. Frank Deppe betont, auch im 21. Jahrhundert bleibt der Staat ein zentrales Machtinstrument der herrschenden Klasse. Die Globalisierung hat keineswegs zu seinem Verschwinden geführt. Vielmehr organisieren mächtige Nationalstaaten wie die USA, Deutschland, England und Frankreich weiterhin imperialistische und damit ökonomische und damit auch die Kapitalinteressen ihrer herrschenden Klasse. Die EU erweist sich als transnationales Konstrukt, in dem Nationalstaaten wie Deutschland dominieren. In Zeiten von Krisen und Kriegen erlebt der Staat sogar eine Renaissance. Nicht zuletzt durch den Ausbau repressiver Apparate und Aufrüstung. Ein Blick in den aktuell vorliegenden Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD lässt hier ein sehr deutliches Bild erkennen. Repression, Austerität nach innen und gleichzeitig Krieg nach außen. Kurz gefasst Kanonen statt Butter. Zusammengefasst hat Frank Deppe mit diesem kleinen Band einen sehr kompakten, aber auch stark analytischen, einen analytisch sehr scharfen Überblick über die marxistische Staatstheorie geliefert. Wer tiefer einsteigen will, dem sei Lenins Staat und Revolution, Engels Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates und Rosa Luxemburgs Massenstreik, Partei und Gewerkschaften empfohlen. In einer der nächsten Folgen unseres kleinen Büchertischs werden wir uns weiteren Werken der marxistischen Theoriegeschichte widmen. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis dahin Grüße aus eurer Lieblingskneipe. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.